Hören Sie nun Nachtprogramm von Richard Hay in der Inszenierung von Fritz Schröder-Jahn. Ich habe kein Hörspiel geschrieben, diesmal nicht, sondern ich habe Material mitgebracht, aus dem ich eins zusammensetzen will. Hier, vor Ihren Ohren. Material, das, wie man so sagt, aus dem Leben gegriffen ist. Als erstes auf Band genommene Wiedergaben von Schallplatten aus dem Jahr 1944. Keine Musikaufnahmen, sondern gewissermaßen das akustische Protokoll eines Familientages oder besser einer Familiennacht. Denn die Familie, die sich da versammelte, hatte nur eine Nacht zur Verfügung, um ihre Probleme zu diskutieren. Das ist hier. Das zweite Band enthält Bemerkungen eines pensionierten Katasterbeamten der Stadt Frankfurt am Main über diese Familie, Herkunft, berufliches, Lage des Familienbesitzes und so weiter, sowie über einen alten Herrn, Mitglied der Familie, im März 1944 nicht zur Versammlung eingeladen und, da keiner der Geladenen die Nacht überlebte, ihr Alleinerbe. Auf dem dritten Band schildert ein Fotograf Ereignisse von Anfang 62, die dem Tod des alten Herrn unmittelbar vorausging. Das habe ich hier. Ich werde Ihnen zunächst sagen, wie ich in den Besitz dieser Bänder gekommen bin. Also dieses erste mit den Schallplattenaufnahmen, das stammt von einem jungen Mann, den ich voriges Frühjahr in einem Lokal auf dem Pinnersberg getroffen habe, am Altonaer Fischmarkt. Ich glaube, es war Elbe 2. Der Junge brauchte Geld, er wollte weg, war sauer auf die Polizei. Seine Freunde nannten ihn Killer und glotzten mich finster an, obwohl ich 5 Lagen Senatsbock mit Doppelkorn für sie schmiss. Dieser Killer redete bis morgens um 4 von einem alten Herrn in Frankfurt. Der hätte einen kleinen Mann im Ohr gehabt, einen verrückten Namen dazu. Der hieß Hans Hilarius Edler von Kapoffum. Als ich lachte, wurde der Killer wütend und schrie, der Edelmann wäre keine müde Nuss gewesen, kein feuchter Klemmer, keine lahme Wemme. Lahme Wemme war mir neu, aber das gehört hier nicht her. Ich gebe Ihnen jetzt eine kurze Zusammenfassung dessen, was mir der Killer ziemlich umständlich und sprunghaft über sich und den Edelmann erzählt hat. Also danach ist er im Frühjahr 1961, als er zufällig durch Frankfurt kam, mal wo eingestiegen. Und zufällig bei Herrn von Kapoffum, um zu sehen, ob es da was abzustauben gab. Aber es gab nichts abzustauben. Der Edelmann war arm, wohnte in 2 schäbig möblierten Zimmern mit Küche. Aber weil es ihm leid tat, dem Killer nicht behilflich sein zu können, lud er ihn zum Frühstück ein, nachts um 2. Außerdem bot er ihm eins der schäbig möblierten Zimmer an, für den Fall, dass der Killer gerade keine Unterkunft hätte. Und von da an ist der Killer offenbar bei dem Edelmann ein- und ausgegangen, manchmal ein paar Tage oder Wochen geblieben, dann wieder abgehauen und zurückgekommen, ohne dass der Edelmann jemals lästige Fragen stellte. Und irgendwann hat der Killer dann aus einer Kommodenschublade die Schallplatten rausgezogen. Der Edelmann hat diese 1946 oder 47 unter den Trümmern seines allein geerbten Hauses und zwischen den Gebeinen seiner Verwandten gefunden, sie sich mal vorgespielt, pietätvoll auf einem uralten Grammophon mit Handkurbel und dann vergessen. Der Killer hat sich erzählen lassen, was auf den Schallplatten drauf war, und hat sofort enorme geschäftliche Möglichkeiten gesehen. Nämlich verscheuern an einen Geheimdienst. Ja, an einen Geheimdienst. Und eines Nachmittags, als der Edelmann seinen gewohnten Spaziergang machte, ist er mit Plattenspieler und Bandgerät angerückt gekommen, geliehen, wie er betonte, selbstverständlich nur geliehen, und dann hat er die Platten aufgenommen. Und seitdem trägt er das Band mit sich rum. Und weil er keinen Geheimdienst getroffen hat, wartet er noch immer auf eine Gelegenheit, es zu Geld zu machen. Soweit der Killer zusammengefasst. Ich hätte gern noch Näheres über den Tod des Edelmanns erfahren, aber der Killer zeigte wenig Lust, darüber zu sprechen. Umringt von Killers finsteren Freunden, zahlte ich für das Band unbesehen und unbehört, was ich noch bei mir hatte, nämlich 107 Mark und 40 Pfennig oder sowas. Und 6 Wochen später, Eine zufällige Reise, ein paar Worte im Eisenbahnabteil über das Wetter. Und schon verbreitete sich ein betagter, grottenolmgesichtiger Mann neben mir über die alten Frankfurter Familien. Der pensionierte Katasterbeamte. Hier habe ich den. Genealogie war sein Hobby, vielmehr, wie er sagte, sein Steckenpferd. Also ich brauchte nur den Namen des Edelmanns zu erwähnen, Grottenolms sofort durchgehendes Steckenpferd energisch zu zügeln, die Fahrt in Frankfurt zu unterbrechen, von meinen Freunden im Hessischen Rundfunk ein Bandgerät auszuleihen und dann endlich in seiner Wohnung die in ihm aufgestaute Genealogie behutsam abzulassen. Und ich hatte mein zweites Band in dieser Angelegenheit, fast ohne Spesen. Das dritte, das habe ich vorher schon ausgepackt, das kam bald danach. Ich war nun auf der Spur. Und die führte mich nach Berlin-Spandau in die verlängerte Daumstraße, wo die Azu-Filmgesellschaft als Untermieterin der CCC-Film ihre Ateliers und Büros hat. Zwar traf ich keinen der maßgeblichen Herren, die trifft man überhaupt selten, aber der dicke, schüchterne Standfotograf der Azu wusste immerhin auch einiges über den Edlen von Kapoffum. Ja, als ich mich vorhin vors Mikrofon setzte und anfing zu reden, da war ich noch unschlüssig, welches Band ich Ihnen als erstes vorführen sollte. Inzwischen habe ich es aufgelegt. Es ist der Bericht des genealogiekundigen Katasterbeamten. Wegen der abrupten Übergänge und unmotivierten Pausen bitte ich um Nachsicht. Ein paar allzu ausführliche Abschweifungen musste ich rausschneiden. Und das habe ich nicht übermäßig sorgsam gemacht, weil ja, wie gesagt, das Ganze ursprünglich von mir nur als persönliches Studienmaterial angesehen wurde. Also das ist jetzt der Katasterbeamte. Na? Ja. Ach, da ist er. Ja, also die Familie Kapoffum ist natürlich keine Alt-Frankfurter Familie. Also in dem Sinn nicht. Die Familie kommt von der Ostsee. Gucken Sie mal hier. Hier. Wo haben wir es dann? Da. Ja, da, da. Sie kommt von der Kurischen Nehrung. 1695, ja wahrscheinlich aber stammt die Familie aus Wien. 1683... Aber andererseits gibt es in Friesland zwischen St. Michaelisdon und Vankum den kleinen Ort Kapoffsdon. Und da darf man nicht außer Acht. Jetzt kommt der erste Schnitt. 1908, als Leupold Kapoffum, der Vater von Hans Hilarius, ein im Norden von Frankfurt gelegenes Besitztum der Grafen von Eckelheim-Wächtersbach erwarb. Der Leupold war externer Kammerherr von Kaiser Wilhelm II. Und wenn Kaiser Wilhelm II. Zur Kur nach Bad Homburg fuhr, da wollte er sozusagen jemand Festes am Ort haben, verstehe Sie. Er geheim lag ja da sehr günstig auf dem Weg. Sie können das auf dem Stadtplan sehen. Was ist immer acht? Also, hier. Hier haben wir die Eschersheimer Landstraße, die Hügelstraße, die Eggeheimer Landstraße, der Marbachweg. Und diese vier Straßen umschließen eine Fläche von aber schon gut am Quadratkilometer. Und knapp ein Drittel davon hat zur Großgärtnerei Stein gehört, alles andere den Kapoffums. Heute ist das Gelände ja völlig bebaut mit Hochhäusern und Wohnblocks und die Gärtnerei Stein ist verschwunden. Der Hügel, auf dem die Villa der Kapoffums stand, also das Schloss, das kann ich Ihnen sagen, weiße Säule, Empire, verschwunden. Der Teich mit den Schwänen und siamesische Flussende, die herrschaftlichen alten Bäume vom Pack, das ist alles verschwunden. Das ist zugrund gegangen beim Terror, bei den Bombeangriffen im März 1944. Nun gucken Sie nur. Gucken Sie drüben an der Wand das Aquarell. Ein Interieur der Villa. Also so hat es früher ausgesehen. So, das ist jetzt unwichtig. So. Ja, hier muss es ungefähr sein. Samte Familie unter den Trümmer. Der Pack bis zur Unkenntlichkeit verwüstet. Nur das ehemalige Kutscherhaus, das hat noch gestanden. Nach Hausen, ja. Und da ist er dann eingezogen. Da hat er dann gewohnt. Das wird gewesen sein 47. Ja, 47. Da ist er dann zurückgekommen. Aber das Merkwürdigste ist ja, nun passen Sie mal acht, dass er seit 1917 nicht mehr zu Hause war. 1917 ist er in den Ersten Weltkrieg gezogen und 1947 ist er aus dem Zweiten zurückgekommen. Ja, natürlich hat man da sowas gehört, da soll so ein bisschen was vorgefallen sein, nicht? 1918 ist er Leutnant gewesen, EK1, aber da muss er irgendwas gemacht haben. Er wäre vors Kriegsgericht gekommen, wegen Schädigung des Offiziersansehens. Und dann nach 1918, also jetzt denken Sie mal, da wäre er beim Zirkus gewesen. So hieß das wenigstens immer. Der Vater, der hat gar nicht mehr von ihm gesprochen, kein Wort über diesen Sohn. Aber 1947 kommt dieser Sohn zurück und hat alles geerbt. Aber was er dann gemacht hat, der hat nämlich Blindgänger und Zeitzünder entschärft. Erst fand er die Dinger auf seinem Grundstück und da soll er mit einer ganz gewöhnlichen Zange beigegangen sein. Und von da an ist er 7 Jahre bis 1954 jeden Morgen von seinem Kutscherhaus mit der Trambahn in die Stadt gefahren, so wie andere ins Büro fahren. Bloß, dass er in Schutt und Dreck herumgekrochen ist und Bombe unschädlich gemacht hat. Naja, die habe doch überall noch rumgelegen, nicht? Liege auch heute noch rum, nicht? Man findet ja immer wieder einen, nicht? Aber er hat sich nie an die Vorschriften gehalten. Er hat ja freiwillig gearbeitet gegen Spese. Nix weiter, kein Honorar, gar nix. Und da wollten sie ihn zum städtischen Beamten machen, mit Pension und allem, weil er sich dann an die Vorschriften hätte halten müssen. Aber da hat er aufgehört. Der hat einfach aufgehört. Fertig. Ach Gott, die hatte nix wie Ärger mit ihm. Jetzt stellen Sie sich das vor. Das Honorar, was ihm doch zusteht, nicht wahr? Das holt der nicht ab. Und andererseits die Steuern für sein riesiges Grundstück, die kann er nicht zahlen. Geerbt hat er ja, aber eben kein Geld. Übrigens ganz schön komisch, oder? Oh, Verzeihung. So. Und da kommt die Hochhaus AG und will sein Grundstück kaufen. 20 Mal schreibe sie ihn an und endlich sagt dazu, nur das Kutscherhaus und ein Stück vom Gelände, das will er behalten. Die Hochhaus AG bracht aber alles. Man bietet ihm eine Wohnung, erhöht den Kaufpreis. Ah ja, und was? Der lehnt ab. Der hat keinen Pfennig und lehnt alles ab. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Dass er Sandbohle haben muss für einen Kaktus, den er züchten will. Und er wäre darauf angewiesen, Geld zu verdienen mit dem Kaktus. Nämlich, also hören Sie mal, mit dem Kaktus Geld verdienen. Ja, und dann kam der Film, die Azu-Filmgesellschaft. Die hatte irgendwas rausgeriet über 1918 und dass er nach 45 Blindgänger entschärft hat. Das passt ihm gut. Die wollte sein Leben verfilmen oder sowas nicht. Der hat nicht gewollt, nicht ums Verrecke. Ja, und gestorben ist er dann am 29. April 1962, 61 Jahre alt im Moment, als man ihn zwangsweise aus dem für baufällig erklärten Kutscherhaus herausholen wollte. Ja, alle Frankfurter Zeitungen haben damals eine Notiz gebracht. Hier, gucken Sie mal, die Rundschau und hier die Allgemeine, Neue Presse, Abendpost, wann Sie das noch interessiert, nicht? Das Geld, die Blindgängerhonorare und der Erlös vom städtischerseits angeordneten Verkauf seines Besitzes an die Hochhaus AG, übrigens ganz hübsches Sümmchen, immerhin, nicht? Das liegt noch auf dem Konto, was ihm der Magistrat seinerzeit eingerichtet hat. Ja. Ja, aber der Herr von Kapuffum war ja eben nie der Ansicht gewesen, dass ihm das Geld gehört, gell? Aber das brachen sie doch wirklich nicht noch auf. Bam. Soweit der Chronist, der Katasterbeamte. Und hier habe ich auch noch das Foto aus der Frankfurter Allgemeinen vom 3. September 1961. Das habe ich ja alles in dem Köfferchen, in dem ich die Bände aufhebe. Bevor ich jetzt das nächste Band auflege, werde ich versuchen, Ihnen den Mann, der auf diesem Foto abgebildet ist, zu beschreiben. Also, Hans Hilarius, Edler von Kapoffum. Mittelgroß, schlank, im Kreuz leicht nach vorn geknickt. Weißes Haar, strengster Bürstenschnitt, nicht höher als 1 Zentimeter. Sorgfältig gestutzter Bart auf der Oberlippe. Das linke Auge ist gewohnt, durch ein Monokel zu blicken, so scheint es. Aber es blickt monokellos. Das Bild irgendeines preußischen Offiziers, alter Schule. Also dieser Mann wegen Schädigung des Offiziersansehens vor Gericht. Dieser Mann beim Zirkus. Dieser Mann macht eigenhändig Blindgänger unschädlich. Dieser Mann Kakteenzüchter. Unglaublich. Ja, es folgt jetzt das Band mit den Schallplatten. Da ich es ja schon einige Male abgehört habe, kann ich Ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Außerdem liegt vor mir eine vom Katasterbeamten angefertigte Aufstellung aller Mitglieder der Familie Karpoffum. Das sonderbare Geräusch, das Sie zu Anfang hören werden, entsteht, wenn ein Mensch, ohne es zu können, rückwärts pfeift, also die Luft einsaugt, statt sie auszustoßen. Es handelt sich, die Wagner-Kenner unter Ihnen werden das schon bemerkt haben, um einen rhythmisch und melodisch beschädigten Walkürenritt. Rückwärts gepfiffen von Leupold Karpoffum, dem Vater von Hans Hilarius. Also damals im März 1944 muss er Mitte 70 gewesen sein. Beruf Wehrwirtschaftspräsident im Gau Hessen-Nassau. Es ist Abend. Er geht auf und ab in Erwartung der anderen Mitglieder seiner Familie, die nach mühsamer Reise zunächst auf ihre Zimmer gegangen sind. Da ich noch deutlich das Aquarell vom großen Salon der Villa Karpoffum vor mir sehe, stelle ich mir vor, Leupold Karpoffum befindet sich im großen Salon. Er geht über einen sehr dicken Teppich. Die schweren Vorhänge vor den bis auf den Boden reichenden Fenstern, verstärkt noch durch robuste Verdunklungsrollos, wirken ebenfalls schallschluckend. Und sicher ist das Mikrofon auch nicht übermäßig günstig angebracht. Ich nehme an, im Regal, so von Büchern verdeckt oder hinter der Heizkörperverkleidung. Übrigens bei dieser Gelegenheit, es gab zwei Mikrofone. Ein zweites in einem der Gästezimmer. Anton Karpoffum, Sohn von Leupold, jüngerer Bruder von Hans Hilarius, etwa 40, Major im GAD, was entweder Großdeutscher oder Geheimer Abschirmdienst heißt, mir ist das im Moment entfallen. Und der Katasterbeamte hat bloß die großen Buchstaben GAD in seine Liste geschrieben. Also Major Anton Karpoffum wird gleich seinem Vater Leupold erklären, weshalb er im Salon ein Mikrofon angebracht hat. Und dann wird er seinen Vater belügen und nichts von dem zweiten Mikrofon in einem der Gästezimmer sagen. Ich kann nur Vermutungen über dessen Aufgabe anstellen. Vielleicht wollte Anton ein spezielles Mitglied seiner Familie noch speziell überwachen. Immerhin hatten sich außer ihm ein Konteradmiral mit seiner Frau und ein Oberkriegsgerichtsrat eingefunden. Dagegen spräche, dass in dem zu überwachenden Zimmer, wie Sie gleich bemerken werden, nur ein junges Mädchen schlief. Adelheid, Antons Nichte, 20 Jahre alt. Vielleicht aber waren im letzten Augenblick die Zimmer des verwitweten Oberkriegsgerichtsrats und Adelheids ausgetauscht worden. Oder aber Anton verband mit dem zweiten Mikrofon keine sachlichen Absichten, sondern wünschte höchst privat am privaten Leben seiner Nichte teilzunehmen, da sie ja nicht allein, sondern mit einem Verlobten gekommen war, der natürlich ganz woanders unter dem Dach wahrscheinlich übernachtete. Vielleicht war Anton nicht nur ein tüchtiger Abschirm- und Überwachmann, sondern auch ein allzu menschliches Ferkel. Ich denke, Anton lief immer schnell in den Keller und stellte die an, von der er sich gerade das meiste versprach. Manchmal natürlich auch beide gleichzeitig. Zwei Mikrofone und zwei Aufnahmeapparaturen. Jede von ihnen umfasst abwechselnd an- und abgestellt den gleichen Zeitraum. 8 Uhr abends bis 3 Uhr morgens. Und jede endet mit der Katastrophe. Anton! Mon père. Was 20.17 Uhr. Die Engländer sind pünktlicher als meine Familie. Gott, Montpierre, du wirst ihnen doch erlauben, sich wenigstens die Hände zu waschen. Traust du ihr? Wem? Deiner Familie. Wieso? Heute und morgen stimmen sie allem zu, was du in der Angelegenheit von Hans Hilarius vorschlägst. Aber spätestens nach einer Woche werden sie das Ganze doch sehr unangenehm finden und lieber wieder vergessen. Ich lasse jeden Einzelnen unterschreiben. Unterschriften, Papier, Montpierre. Was denn? Hier geht nichts verloren. Frankfurt wird nicht bombardiert, ich weiß es zuverlässig. In diesem Haus ist jedes Schriftstück... Ich meine ja nicht die Bomben. Ich meine die juristischen Kniffe, die eine Unterschrift ungültig machen. Nötigung, falsche Voraussetzungen, Ausnutzung, Verschweigen wichtiger Tatbestände. Das macht doch keiner. Den möchte ich sehen. Ich habe heute Vormittag, als du beim Gauleiter warst, ein Mikrofon hier eingebaut. Mikrofon? Besser, du weißt es nicht. Das könnte dich hemmen. Wenn wir zur Sitzung zusammentreten, lasse ich die Platte laufen. Wo? Im Luftschutzkeller. Im Luftschutzkeller? Der sicherste Raum, den niemand benutzt. Sag den anderen nichts. Du wirst nicht nur ihre Unterschriften haben, sondern auch ihre Stimmen. Und deine dazu. Sicher ist sicher. Läuft dieses Dings da, diese Platte jetzt schon? Wo denkst du hin? Und woanders hast du kein Mikrofon. Aber Montpierre. Da kommen die anderen. Am besten, wir gehen gleich hinüber ins Esszimmer. Friedrich! Friedrich! Friedrich, tragen Sie die Suppe auf! Im Esszimmer steht kein Mikrofon. Eine kleine Stunde später aber geht es im Salon weiter. Danke, Friedrich. Sie können abdecken. Jetzt haben wir uns den Angelegenheiten zu widmen, deretwegen wir hier zusammengekommen sind. Punkt 1. Der in meinem letzten Rundbrief an euch von mir gemachte Vorschlag, meinen Sohn Hans Hilarius zu entmündigen. Oh, versetz dich, Elfriede Maria. Du machst mich nervös, wenn du stehst. Punkt 2. Die morgen Mittag stattfindende Vermählung unserer lieben Adelheid mit dem Träger des Ritterkreuzes, Leutnant Arthur, der Ernst der Stunde zwingt uns, Unerfreuliches und höchst Erfreuliches geradezu in einem Atemzug zu erledigen. Verstanden? Lasst uns das Unerfreuliche so schnell wie möglich hinter uns bringen, damit die Hochzeit morgen nicht durch trübe Gedanken gestört werde. Punkt 1. Hans Hilarius. Für Arthur, aber auch für uns alle gebe ich einen kurzen Rückblick. Ihr könnt mir glauben, dass es mir nicht leicht fällt. Es handelt sich um meinen ältesten Sohn, um euren Bruder, Neffen, Vetter und Onkel, ja. Ich zähle nur die Tatsachen auf. Hans Hilarius, 1918, 17 Jahre alt, Fähnrich im 3. Artillerieregiment, vernichtet bei der Stürmung des Kemmelberges südlich Ypern mit seinem Feldgeschütz und 4 Kanonieren fast ein ganzes französisches Bataillon. Für seine beispiellose Tapferkeit erhält er das EK1 und wird vom Divisionskommandeur persönlich zum Leutnant befördert. Eine Stunde später schlägt ihm ein betrunkener älterer Mannschaftsdienstgrad ins Gesicht, beschimpft ihn, ihr Kriegsverlängerer, ihr Schlechter. Hans Hilarius wehrt sich nicht, macht auch keine Meldung. Nach Bekanntwerden des Vorfalls wird er zum Fähnrich degradiert. Er schreibt nicht mehr nach Hause. 1919 zieht er mit roten Putschisten auf Berlin. Seit 1920 reist er mit dem Zirkus Bilam durch die ganze Welt. 20 Jahre lang. Er ist als gelernter Artillerist für Feuerwerk und Böllerschüsse zuständig. Als junger Mann aus angesehener Familie für Verhandlungen mit Behörden. Seit 1940 nimmt er an dem großdeutschen Freiheitskampf teil. Und zwar als Fähnrich. Er weigert sich, eine Beförderung zu akzeptieren. Er trägt das EK1 nicht. Tja, was ich über ihn weiß, das weiß ich von Dritten. Ich habe in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal einen Brief von ihm erhalten, und zwar im September 1935. Aus Rotterdam, wo der Zirkus gerade gastierte. Ich hatte ihn zuvor wissen lassen, wie befremdet seine Majestät über einen Kapophum als Zirkusangehörigen gewesen sei. Ich zitiere aus der Antwort von Hans Hilarius. Das Befremden abgedankter alter Männer interessiert mich nicht. Ich werde mir auch nicht, wie du wünschst, ein Pseudonym zulegen. Ich bin der Ansicht, dass mein Beruf dem Namen unserer Familie mehr Ehre macht als die Berufe aller anderen Träger dieses Namens. Es wäre besser, ihr legtet euch ein Pseudonym zu. Wie? Ja. Aber lieber Karl Theodor, all das wäre doch angegangen. Eine schwere Belastung für die Familie, gewiss. Ich habe Hans Hilarius auf Pflichtteil gesetzt. Selbstverständlich. Aber damit hätte es ein Bewenden haben können. Wenn dieser Kaktus nicht wäre. Nicht nur, dass Hans Hilarius der älteste Fähnrich aller Zeiten und Armeen ist und darauf beharrt ist zu bleiben. Er trägt ständig einen Kaktus von etwa einem halben Meter Größe mit sich herum. Zieht seit 1940 mit einem Kaktus unter dem Arm von einem Kriegsschauplatz zum anderen. Missachtet jeden Befehl, sich von dem Kaktus zu trennen. Mein Sohn, ein Kapophum. Die Situation ist nunmehr unhaltbar geworden. Ich will nicht davon reden, wie viele Offiziere und Mannschaften sich an den überall hinterlassenen giftigen Stacheln dieses Kaktus schon verletzt haben. Unsere Familie hat Freunde, auch im Oberkommando der Wehrmacht. Das kann man ruhig aussprechen. Diese Freunde haben bisher im Interesse des Ansehens unserer Familie eine disziplinarische Bestrafung oder neuerliche Degradierung von Hans Hilarius verhindert. Man hat sich damit begnügt, ihn, wenn er mit seinem Kaktus allzu lästig fiel, in einen anderen Truppenteil zu versetzen. Beschämende Tatsache, dass während des großdeutschen Existenzkampfes ein Kapophum wie ein räudiges Schaf von einer deutschen Armee zur anderen deutschen Armee gejagt wird. Im Moment befindet er sich an der Ostfront. Wir Kapophums haben immer realistisch gedacht. Wir haben dem Kaiser gedient, in den finsteren Jahren der Systemzeit die Ehre des Vaterlandes verteidigt und seit 29 den Erneuerer der Nation finanziert. Später haben wir große Summen in den neu gewonnenen Ostraum investiert, ausgedehnte Besitzungen in der Ukraine zu Musterbetrieben entwickelt. All dies wird uns eines Tages mit Zins und Zinseszins vergolden werden. Das ist so sicher, wie wir hier sitzen. Die Rückschläge leugne ich nicht, aber jeder Realist weiß, dass Rückschläge dem endgültigen Erfolg vorausgehen müssen. Was ich sagen wollte, wenn jetzt in dieser Zeit der Anspannung ein Träger unseres Namens als ärgerlicher Versager, ja als Saboteur, als verbrecherischer Einzelgänger gebrandmarkt wird, und das steht kurz bevor, dann überträgt sich der Makel auf die gesamte Familie. Und wir verlieren unser Ansehen ebenso wie unsere Ansprüche. Unser Geld. Wir müssen uns als Realisten von Hans Hilarius Alarm. 22.30 Uhr, keine Sorge, das gilt nicht uns. Das geht auf Schweinfurt, auf die Kugellagerfabriken. Es ist überflüssig, den Luftschutzraum aufzusuchen. Ludwig, würdest du den Flaksender einstellen? Danke. Distanzieren also, sich öffentlich von ihm lossagen, würde kaum genügen. Er muss aus der Öffentlichkeit verschwinden. Er muss aufhören, Soldat zu sein. Er muss unter Kuratell gestellt werden. Er muss in eine Geisteskrankenanstalt eingewiesen werden. Außer wir befolgen den zynischen Rat von Hans Hilarius. Wir lassen ihn den letzten Kapofum sein und wir ändern unseren Namen. Na, fieser Unsinn. Wir haben das Recht, uns auch Neswitten zu nennen. Dieses Recht müsste Hans Hilarius entzogen werden. Überlegt euch das. Das würde bedeuten... Ja, das würde es bedeuten. Die Entmündigung wäre ein schärferer Schnitt, aber heilsamer. Ich ziehe mich jetzt zurück. Achtung, ihr könnt ja noch... Die gemeldeten Feindverbände befinden sich im Luftraum Frankfurt-Main-Darmstadt. Schweinfurt, wie ich sagte. Ihr könnt ja noch in Ruhe überlegen, alles weitere morgen früh, ja? Adelheid! Ja, lieber Onkel Leupold? Nicht wahr, du bringst mich. Gute Nacht allerseits. Seltsamerweise ist im Anschluss an die Gespräche im Salon auf dem Band noch eine andere Szene. Eine Szene zwischen Leupold und Anton. Bin ich. Am Fenster. Mach kein Licht. Ich hörte dich hinuntergehen. Die anderen schlafen? Ich glaube. Es ist kurz vor drei. Und immer noch Alarm. Die Schweinfurter? Ja? Nichts. Immerhin, ich habe ein paar Stunden geschlafen. Und du? Auch. Erkälte dich nicht. Besser, du schließt das Fenster wieder. Mir ist, als wäre da ein Geräusch gewesen. Sehr fern. Davon bin ich wohl aufgewacht. Du hast doch deine Platte nicht laufen, wie? Nein. Möchtest du Neswitten heißen? Ich meine, ausschließlich Neswitten. Was hältst du von deinen Verwandten? Sie können nichts durchstehen. Der junge Arthur macht dir einen guten Eindruck. Man muss sehen, Adelheid ist eine sentimentale Kuh. Ich setze auf Arthur und auf dich natürlich. Anton, wie weit seid ihr? Womit? Mit der Geheimwaffe. Ich darf dir nicht sagen, Es wird Zeit. Man hört auch so viel. Was hörst du? Aus Polen. Ich kann es nicht glauben. Das sind Lügen. Ja, sicher. Endlich. Die Emigranten haben es wieder geschafft. Die Emigranten? York und Washington sind voll von ehemaligen Frankfurtern. Einige in sehr einflussreichen Positionen. Sie werden niemals dulden, dass Frankfurt bombardiert wird. Sogar unser Nachbar soll drüben sein, Herr Stein, falls du dich erinnerst. Großgärtnerei Stein. Ich dachte schon, er wäre... Ja, aber du hast recht. Das sind Lügen. Was ist mit dir? Du antwortest nicht? Vater, man hat uns Hinweise gegeben, dich betreffend. Wen? Mich? Unsinn. Hinweise? Ach was? Du sollst einen großen Teil deines Vermögens illegal in die Schweiz transferiert haben. Psst, sieh mal draußen am Teich. Du sollst bei einer Genfer Bank ein Konto unter Kennziffer haben. Das ist Arthur, oder? Was macht Nur der? Ein Geständnis kann ich. Ich möchte aber wirklich wissen, was Arthur da am Teich zu suchen hat. Zu suchen hat! Antworte! Was war das? Anton, wie viel? Wie viel Geld hast du in der Schweiz? Die Mauern, alles schwankt. Ich bitte dich. Die Kennziffer. Hörst du nicht? Die Kennziffer! So, das war die Platte Großer Salon. Ich hab's ja schon ein paar Mal gehört. Also, dass sich mitten im totalen Krieg, trotz Reisesperre und zerbombter Bahnhöfe, eine Familie treffen konnte, um einen ihrer Angehörigen zu entmündigen, fand ich immer faszinierend. Wie gut müssen ihre Verbindungen gewesen sein, dass alle zur gleichen Zeit Urlaub kriegten. Sogar der Ritterkreuzträger, der als einziger von der Front kam. Wie sorgfältig muss der Alte, der Leupold seinen Plan vorbereitet haben. Denn selbstverständlich wusste er, dass in Berlin etwas über sein Geheimkonto in der Schweiz durchzusickern begann. Und also entschloss er sich, den verdächtigen, aufsässigen Hans Hilarius zu opfern. Soweit ist alles klar. Aber ich glaube, ich habe Anton unterschätzt. Während ich nämlich das Band für Sie laufen ließ, kam mir plötzlich die Idee, dass Anton ja möglicherweise darauf aus war, eine groß angelegte Erpressung zu starten. Die Familie, und das heißt, das Geld der Familie, in die Hand zu kriegen. Erst sollte der Vater Hans Hilarius erledigen und dann wollte er den Vater erledigen. Der Plan war entsprechend raffiniert. Schwieriger musste ihm erscheinen, einen Helden und Liebling der Nation auszuschalten. Und daher das zweite Mikrofon in Adelheids Zimmer. Nicht, weil Anton ein Ferkel war, sondern weil er genau kalkulierte. Im Bett sagt auch ein Ritterkreuzträger Dinge, die ihn belasten. Adelheids Verlobter wäre nicht der erste spurlos verschwundene Liebling der Nation gewesen. So, und jetzt folgt die Platte Adelheids Zimmer. Ich bin gezwungen, die erste Szene zwischen Adelheid und Arthur größtenteils ihren Ohren zu entziehen. Sie findet gegen 8 Uhr abends statt, vor dem Abendessen, während Leupold Kapoffum, Sie werden sich erinnern, ungeduldig seine Familie erwartend im großen Salon hin und her geht. Arthur. Heidi. Heidi. Nein, das ist zu früh. So. Noch erinnern sich die beiden nicht, dass ein Abendessen, die Verwandten, die Entmündigung von Hans Hilarius auf sie warten. Sie erzählt ihm, wofür er das Ritterkreuz bekam, dass er 5 amerikanische Panzer abgeschossen hat, er allein mit seinem Sturmgeschütz auf der Ruine von Neros Palast am Meer. Und er erzählt ihr, was sie jeden Tag zu tun hat als Schwester in der Freiburger Universitätspoliklinik. Er beschreibt ihr angebombtes Zimmer unter dem Dach der Klinik, das sie mit einer anderen Schwester teilt und so weiter. Sehr rührend, das Ganze. Man hat das Leben des anderen gelernt und sagt es auf, zum Beweis, dass man es auswendig kann. Plötzlich reden sie auch von Adelheids Verwandten, denen Arthur heute Abend offiziell vorgestellt werden soll. Sie tauchen auf aus ihrer Liebe. Und die kleine Dicke mit dem verkniffenen Mund? Hm? Tante Elfriede Maria. Ja, die. Das ist der Konteradmiral. Ach, ein arroganter Trottel. Die Marie eine Verrechnung stelle. Den Kühl. Aha. Die schlafen schon lange nicht mehr miteinander. Ich möchte mal sehen, komm. Oh, und dabei? Der Große. Mit der Glatze und den Basedo-Augen. Sieht aus wie Bismarck. Ja, richtig. Er ist sehr sensibel. Wenn er sie nie an einem Todesurteil festhalten kann, fürchtet er sich vor den Menschen. Angenehm. Und Onkel Hans Hilarius? Das ist Tante Elfriede Maria. Verflixt. Ja, ich komme. Ich komme. Gott sei Dank habe ich abgeschlossen. Na? Bist du soweit? Ja. Onkel Hans Hilarius? Keine Ahnung. Ich habe ihn nie gesehen. Er soll nicht ganz richtig sein. Aber, ach, du Kästchen. Wie viel Uhr ist es? 20.17 Uhr. Naja, die anderen sind auch nicht pünktlich. Wenn ich jetzt die Tür aufmache und dir zuwinke, dann kannst du... Zwischen dieser Szene und der folgenden liegt nun die Szene im Salon, die Sie gehört haben. Das Mikrofon in Adelheids Zimmer trat erst nach ihrer Rückkehr von der entscheidenden Familienverhandlung wieder in Funktion. Ja. Mitternacht. Immer noch Alarm. Alarm, Alarm, Alarm, Alarm, Alarm, Alarm. Morgen heirate ich, morgen heirate ich, morgen heirate ich, morgen heirate ich, morgen heirate ich. 01? Heute heirate ich, heute heirate ich, heute heirate ich, heute heirate ich, heute heirate ich, heute heirate ich. Ich will dir sagen, wer Hans Hilarius ist. Der einzige anständige Kerl unter deinen Verwandten. Leiser, der einzige anständige Kerl. Der einzige, der seine Rübe im Dreck hält. Die Pripyat-Sümpfe sind kein Kindergarten, das will ich dir mal sagen. Ah, du sei doch leise. Ich weiß jetzt, was da los ist. Der Russe drückt durch. Und die sitzen hier herum und quatschen über Entmündigung. Über Entmündigung! Geheizt ist auch. Wo hat er die Kohlen her, der Onkel Leupold? Und ich hab das Maul gehalten. Morgen mache ich es auf, da kannst du dich drauf verlassen. Wie sie da saßen, diese fröhlichen Greise. Hätt's ja gut im Schussfeld. Zwei Stöße mit der MP und sie wären hingewesen. Hin, ja. Mit den Fäusten hätte ich auf sie losgehen sollen. Schrei doch nicht so. Ja, ich bin ja schon leise. Du verstehst das nicht. Kaktus ist nicht mein Fall. Dafür habe ich weniger übrig. Ich möchte den Fähnrich sehen, der bei mir mit dem Kaktus rumläuft. Und dass er sein EK1 nicht tragen will, ist da auch gesponnen. Die Zirkuszeit. Es war wohl so eine romantische Idee. Man ist dabei geblieben. Nein. Onkel Hans Hilarius liegt mir nicht besonders. Aber er und ich, verstehst du, wir sind nämlich beide, nicht bloß, weil es äußerlich so ähnlich ist, wir mit unseren Kanonen. Wir sind älter als die Kindsköpfe da unten, das ist es. Älter, ja. Ich besonders. Mit 18 war ich noch 18. Mit 20 war ich 30 und jetzt, mit 24, jetzt habe ich fast schon alles hinter mir. Kannst du dir vorstellen, dass ich 70 bin und mit Frack und Orden meine Verwandten begrüße wie Onkel Leupold? Ja. Ich nicht. Orden kriegt man, wenn man vor Angst nicht zurück, sondern nach vorn läuft oder schießt. Was anderes gibt es nicht. Nie. Entweder zurück und du versackst, verkommst als Feigling, die Würmer fressen dich von unten auf. Menschenunwürdig. Oder nach vorn und du machst Karriere, kriegst Orden. Die Schmeißfliegen sitzen dir in den Augen. Auch menschenunwürdig. Der Hans Hilarius weiß es auch. Er weiß es längst, das ist alles. Und deshalb hassen ihn die anderen. Er will nicht zurücklaufen, er will nicht nach vorn laufen. Aber das ist wie gegen die Schwerkraft, das geht nicht. Ich bin da schon weiter als er. 5 abgeschossene Panzer gleich 19 tote Amerikaner. Was ich hier am Hals habe, sind 19 amerikanische Schrumpfköpfe. Mein EK1 sind mindestens 25 russische Schrumpfköpfe. Aber jetzt führ du mal Krieg mit 44 Schrumpfköpfen um Hals und Brust. Du kannst sie ja kaum noch rühren. Deshalb gibt es Orden zur Vereinfachung. Trotzdem, du wirst nie erleben, dass ich mit Frack und 44 Schrumpfköpfen erscheine. Du Du wirst einen schmucklosen Mann haben nach dem Krieg. Oh, ja, ja, wenn du ihn noch hast nach dem Krieg. Wenn er dann nicht als Schrumpfkopf am Hals eines Amerikaners oder Russen hält. Der Rest der Platte ist völlig zerstört. Bis auf ein paar Stellen im allerletzten Teil. So wenig von dir. Wo gehst du hin? Da schleicht jemand durch die Gänge. Ach, lass ihn schleichen, bleib hier. Wenn es Onkel Anton ist. Ich will nur wissen, was er dauernd im Keller... Dauernd im Keller. Dauernd im Keller. Dauernd im Keller. Dauernd im Keller. Ich hasse diese Arschkrieche und Herumschnüffler. Diese Geheimdienstbonzen, diese verdammten Schleimscheißer, die ihre Nase in alle stecken müssen. Nicht jetzt, bleib bei mir. Wenn wir beide nicht... Ich fürchte mich. Aber Kleines, ich bin doch gleich wieder... Oh. Ja, er hätte aber mich... Er hätte mich jetzt nicht... Mich hat immer erbittert, dass die Liebenden nicht zusammen sterben durften. Aber das ist pure Sentimentalität, ich weiß. Und es führt außerdem vom Thema ab. Denn inzwischen haben wir, glaube ich, so etwas wie, also wie ein Thema. Wenn ich ein Essay zu schreiben hätte, würde ich vielleicht diesen Titel wählen. Hans Hilarius von Carpophum oder über die moralische Position des Ohnmächtigen. Wobei zu untersuchen wäre, ob er ohnmächtig ist, weil er eine moralische Position einzunehmen versucht, oder ob er eine moralische Position sucht, weil er weiß, dass er... Wie bitte? Was ist... Ja. Oder ob er eine moralische Position sucht, weil er weiß, dass er ohnmächtig ist. Entschuldigen Sie bitte, ich gestehe, dass ich diesen Gedanken sicher noch über Gebühr weiterverfolgt hätte, um das letzte Band, den Bericht des Fotografen, nicht unmittelbar auf den Tod der Verlobten folgen zu lassen. Nur, da hat sich jetzt eben was hier ereignet, dass ich... Ein routinierter Sprecher hätte sich das nicht anmerken lassen, aber ich sehe nicht ein, warum ich mich wie ein routinierter Sprecher verhalten soll. Da hat man mir gerade nämlich einen Zettel reingeschoben, hier vors Mikrofon, mit einer erstaunlichen Nachricht. Ein Rechtsanwalt hat angerufen und im Auftrag seines Mandanten den Abbruch der Sendung gefordert. Begründung: gröbliche Verletzung der Intimsphäre, verleumderische und entstellende Schilderung der Vorgänge im Hause Carpophum, verfälschte Wiedergabe der Äußerungen des Mandanten, Oberregierungsrat Arthur Trötschner, Köln. Der lebt also noch, Arthur, der Verlobte. Wahrscheinlich hat er sich bei der Verfolgung Antons in den unübersichtlichen Kellergängen der Villa Carpophum verirrt und ist dann durch eine Nebentür aus Versehen ins Freie geraten. Er lebt und regiert und reagiert. Der Anwalt hat ja enorm schnell gearbeitet, muss man sagen. Es ist noch gar nicht so lange her. Da stand der Name Trötschner gelegentlich in den Zeitungen. Einige von Ihnen werden sich sicher erinnern. Mir ist natürlich nie die Idee gekommen, der Leutnant von dieser Schallplatte von 1944 und der Oberregierungsrat aus dem Verfassungsschutzamt könnten identisch sein. Erst der Versuch des Oberregierungsrats, nicht mit dem Leutnant identisch sein zu wollen, erweist jetzt die Identität. Arthur contra Arthur. Das Band steht als Beweismittel zur Verfügung. Arthur hat Karriere gemacht, das ist alles. Er ist einfach nur weiter nach vorn gelaufen. Übrigens erinnere ich mich, vor einiger Zeit habe ich ihn auf einem Foto von einem Regierungsempfang in Bonn gesehen. Da stand er so mit einem Parteivorsitzenden und mit einem Abgeordneten zusammen. Im Frack natürlich, so mit Orden. Naja, der Der alte Leupold Karpoffum war gar nicht so dumm, als er sagte, ich setze auf Arthur. Vielleicht war auch der Killer nicht so dumm, als er das Band unbedingt einem Geheimdienst verkaufen wollte. Übrigens, meine Versuche, den Killer nochmal zu treffen, waren vergeblich. In Elbe 2 ist er nie mehr aufgetaucht. Anderswo auch nicht. Ja, vielleicht hat auch er sich inzwischen entschlossen, vorwärts zu laufen. Karriere zu machen, meine ich. Vielleicht hat er einen Zwischenhandel aufgezogen und in seinen Augen versammeln sich die Schmeißfliegen. Oder er ist zurückgelaufen. Ist natürlich auch möglich. So kriminell versackt, in irgendeinem Gefängnis gelandet und von nun an einschlägig vorbestraft, angefressen von den Würmern. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. So, und jetzt habe ich schon wieder den Finger auf der Taste für das letzte Band. Oh, da entdecke ich was sehr Interessantes hier. Hier, direkt schräg vor mir. Jetzt erst, schade, hier neben dem Mikrofon. Den Gong für die Zeitansage. Hätte ich natürlich gut gebrauchen können, so, um meine Bänder anzusagen. Zum Beispiel so. Erstes Band. Die Nachmittage des Katasterbeamten oder Registrierung. Zweites Band. Die Nacht der Karpoffums oder Chaos. Drittes Band. Der Morgen des Killers oder Hoffnung. Ja, 1962 hatte die Azu-Film. Also 1962 hatte die Azu-Film ihren Sitz noch in Wiesbaden. Erst nach dem Scheitern des Projekts. Der Verfilmung des Lebens von Hans Hilarius von Karpoffum. Ja, danach erst hat der Chef die Firma nach Berlin verlegt. Aber ich glaube, er hat den Plan noch nicht endgültig aufgegeben. Da steckt ja auch eine ganze Menge Geld drin. Hat er in Wiesbaden schon gedreht? Nein, aber die Vorarbeiten. Ja, also das war so. Irgendwie hat er in einer alten Scharteke das Protokoll der Kriegsgerichtsverhandlung von 1918 gegen den Fähnrich Karpoffum gefunden. Und dann hörte er, dass derselbe Mann anschließend beim Zirkus war. Dann wieder im Krieg, 39 bis 45. Und dass er ab 47 in Frankfurt Blindgänger entschärft hat. Das hat ihn interessiert. Und so ist er darauf gekommen, das Leben dieses Mannes zu verfilmen. Er war ganz versessen darauf. Er wollte einen knallharten dokumentarischen Spielfilm machen. Ein Widerspruch? Ja, vielleicht. Sicher. Also jedenfalls, der Chef hat dem Herrn von Karpoffum seinen Pressechef geschickt, damit er ihn nach Wiesbaden lotst. Und der Herr von Karpoffum ist auch gekommen. Der Chef war erst ganz begeistert. Er hat die beste Pressekonferenz seines Lebens gemacht. Er hat erklärt, das hätte es in Deutschland noch nicht gegeben und nun würde alles ganz anders und viel besser. Herr von Karpoffum hatte einen jungen Kerl mitgebracht, einen richtigen Namen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, er nannte ihn Killer. Dieser Killer, etwas finstere Typ, aber eigentlich nicht unsympathisch, nein, kann man nicht sagen. Dieser Killer stach dem Chef ins Auge. Ja, er wollte, dass der Killer den jungen Karpoffum spielt. Die weibliche Hauptrolle, Anna Jadlinska. Aber da fingen die Schwierigkeiten an. Der Alte war nicht einverstanden. Er hätte 1918 noch keine Geliebte gehabt. Ja, so ging das dann weiter, bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Der Kaktus, den er gerade züchtete, der sollte auch mit in den Film, wegen der riesigen grünspanfarbigen Blüte. Ergebnis, großer Krach. Na, der Alte fuhr mit dem Killer zurück nach Frankfurt, spät nachts. Auch der Chef war ganz fertig. Hat noch ein paar Stunden gegrübelt, dann weckte er mich plötzlich, ich muss die Kameras mitnehmen und dann nichts wie raus nach Frankfurt. Morgens um 4 waren wir da, die Dämmerung ging gerade los. Der Chef hatte damals Verhandlungen mit einem Geldgeber, der wollte einen dokumentarischen Film finanzieren, aber nur wenn er wirklich dokumentarisch würde. Der Chef brauchte den Herrn von Karpoffum also, er brauchte ihn dringend. Sein Einverständnis. Ja, sein Einverständnis. Aber als wir ankamen, da war die Haustür offen und der Herr von Karpoffum, der lag bewusstlos auf dem Bett. Leber und Herz. Hatte bei uns in Wiesbaden schon dauernd Pillen geschluckt. Na, da standen wir ums Bett rum, in dieser elenden Bruchbude, wo das Dach schon runterkam. Ja, die Anna Jadlinska war auch dabei und noch jemand von der Produktion. Der Chef hatte sie alle aus den Federn geholt. Er wollte Er wollte Fotos vom Einverständnis haben, Dokumente, wissen Sie? Herr von Kapuffen mit dem Drehbuch unterm Arm zwischen Hauptdarstellerin und Regisseur. So hat er sich das gedacht. Sie schieben dem Alten also ein paar Kissen unter, klemmen ihm das aufgeschlagene Drehbuch auf die Beine, halten ihn fest. Er ist totenblass. Die Anna lächelt, der Chef zeigt auf das Buch und ich schieße das Ganze mit Blitz. Geheuer war mir nicht, aber ich hab's nochmal gemacht. Ne? Der Alte schlägt sogar die Augen auf und sieht die Anna Jadlinska an. Ich glaube, er hat sie gern gemacht. Hatte so eine altmodische Art mit Frauen. Ich schieße das gleich nochmal. Einverständnis. Da, was soll ich Ihnen sagen, da kracht die Tür zur Seite und der Killer fegt rein. Aber wie, sage ich Ihnen, ein Teufel, rasend vor Wut, schlägt und tritt um sich, brüllt, raus, raus, raus, reißt mir die Kamera aus der Hand, trampelt drauf rum, schiebt den Chef eins unter das Kinn, ja, dass der Chef fast zu Boden geht. Und plötzlich, als der von der Produktion ihn stoppen will, hat er ein Messer in der Hand. Der Chef kann gerade noch die Anna Jadlinska in Sicherheit bringen. Der von der Produktion kriegt einen Stich in den Arm und ich stolper an der Tür als letzter Schlager der Länge nach hin und denke, jetzt macht er dich fertig. Aber er kümmert sich gar nicht um mich, dreht sich um, geht zu dem Alten ans Bett, immer noch das Messer in der Hand, außer Atem, starrt ihn an und murmelt, hallo Edelmann, lassen Sie mich nicht allein mit denen. Ja, das waren seine Worte. Lassen Sie mich nicht allein mit denen. In unserer Reihe 30 Jahre NDR wiederholten wir das Hörspiel Nachtprogramm von Richard Hei. Die Personen und ihre Sprecher waren Autor Hans Klarin, Katasterbeamter Wolfgang Büttner, Leupold Robert Lossen, Anton Konrad Georg, Arthur Rolf Nagel, Adelheid Renate Danz, Fotograf Heinz Schimmelpfennig, Toningenieur Wilhelm Hagelberg, Schnitt Anne Dommernicht und Ingrid Gese, Regieassistent Willi Lamster, Regie Fritz Schröder-Jahn. Das war eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1964.